Siebtes Kapitel. Wochen sind vergangen. Kapellmeister Palfi gibt Klavierstunden. Anni Habersetzer kriegt Watschen. Frau Körner und die Lehrerin. Die Zeit vergeht. Seit jenem ersten Tag und jener ersten Nacht sind Wochen ins Land gegangen. Bisher ist alles gut abgelaufen. In Wien ist der Vater öfter daheim als früher, wenn das auch Fräulein Irene Gerlach nicht besonders recht ist. Und sie hat den Herrn Kapellmeister deswegen gewissermaßen zur Rede gestellt. Sehr vorsichtig natürlich, denn Künstler sind empfindlich. Ja, weißt du, Irene, neulich komme ich doch dazu, wie das Luisel am Klavier sitzt und stillvergnügt auf den Tasten klimpert. Und dazu singt sie ein kleines Liedchen, einfach herzig. Wo sie doch früher nicht ans Klavier hingegangen wäre und wenn man sie hingeprügelt hätte. Und? Ja, und seitdem gebe ich ihr halt Klavierunterricht. Es macht dir höllischen Spaß. Mir übrigens auch. Ich dachte, du wärst Komponist und nicht Klavierlehrer für kleine Mädchen. Ja, aber ich habe noch nie in meinem Leben so viel komponiert wie gerade jetzt. Und noch nie so etwas Gutes. Was wird's denn werden? Eine Kinderoper. In München hat die Mutter festgestellt, dass Lottchen zwar wieder kochen kann, aber nicht mehr so häuslich und in der Schule nicht mehr so fleißig ist, dafür aber quirliger und lustiger als früher. Eines Tages wird sie zu Fräulein Linnekogel, Lottes Klassenlehrerin, bestellt. Frau Körn, ich muss Ihnen leider sagen, dass sich Ihre Tochter sehr verändert hat. Erschreckend verändert, muss ich sagen. Ja, finden Sie wirklich, dass ein bisschen Unaufmerksamkeit in der Rechenstunde und ein paar Tintenklecks im Schreibheft... Das Schreibheft, ein glänzendes Beispiel, Frau Körner. Gerade Lottes Schrift zeigt, wie sehr das Kind, ich möchte sagen, die innere Harmonie, ja die seelische Balance verloren hat. Aber lassen wir mal die Schrift beiseite. Finden Sie es in Ordnung, dass Lotte neuerdings Mitschülerinnen verprügelt? Mit Schülerinnen, Fräulein Lindekugel? Ja, meines Wissens hat sie nur die Anni Habersetzer geschlagen. Nur? Aber Frau Körner... Ja, und diese Anni Habersetzer hat die Ohrfeigen redlich verdient, Fräulein Lindekugel. Von irgendwem muss sie sie ja schließlich endlich mal kriegen. Aber Frau Körner... Ja, ein großes, gefräßiges Ding, das seine Gehässigkeit heimlich an den Kleinsten der Klasse auszulassen pflegt, sollte von der Lehrerin nicht noch in Schutz genommen werden, Fräulein Lindekugel. Wie bitte? Wirklich? Na, davon weiß ich ja gar nichts. Ja, dann fragen Sie nur die arme kleine Ilse Merck. Vielleicht erzählt die Ihnen einiges. Und warum hat mir Lotte nichts gesagt, als ich sie bestraft habe? Tja, dazu fehlt es ihr wohl an der, um mit Ihnen zu sprechen, Fräulein Lindekugel, an der seelischen Balance. Frau Körner hat sich nachdenklich verabschiedet. Dann ist sie in den Verlag gesaust,